Erster am 13. Tag des 12. Monats Adar sollte das Gesetz des Königs gelten. Die Feinde der Juden wollten sie besiegen. Aber die Juden besiegten ihre Feinde. Zweiter, die Juden versammelten sich in ihren Städten. Sie waren in allen Provinzen von König Ahasveros. Sie wollten die Menschen bekämpfen, die ihnen schaden wollten. Niemand konnte sie aufhalten. Alle Völker hatten Angst vor den Juden. Dritter, alle Führer der Provinzen und die Beamten des Königs halfen den Juden. Sie hatten Angst vor Mardachai. Vierter, Mardachai war wichtig am Hof des Königs. Die Nachricht über ihn ging durch alle Provinzen. Mardachai wurde immer mächtiger. Fünfter, die Juden besiegten alle ihre Feinde. Sie töteten viele Menschen. Sie taten mit ihren Feinden, was sie wollten. Sechster, in der Stadt Susa töteten die Juden 500 Männer. Siebter, Parsandata, Dalpon, Aspata, achter, Porata, Adalia, Aridata, neunter, Parmasta, Arisai, Aridai, Vayesata. Zehnter, das waren die 10 Söhne von Haman. Haman war der Feind der Juden. Die Juden töteten sie. Aber sie nahmen keine Beute. Elfter, an diesem Tag erfuhr der König, wie viele Menschen in Susa getötet wurden. Zwölfter, der König sprach zur Königin Esther, in Susa töteten die Juden 500 Männer. Sie töteten auch Hamans 10 Söhne. Was haben sie in den anderen Provinzen getan? Was ist dein Wunsch? Ich werde es dir geben. 13. Esther sagte, wenn der König zustimmt, sollen die Juden in Susa morgen wieder kämpfen. Und man soll Hamans 10 Söhne an den Galgen hängen. 14. Der König befahl, dass es so geschehen sollte. Ein Befehl wurde in Susa gegeben. Und man hängte Hamans 10 Söhne. 15. Die Juden in Susa versammelten sich wieder. Das war am 14. Tag des Monats Adar. Sie töteten 300 Männer in Susa. Aber sie nahmen keine Beute. 16. Die anderen Juden in den Provinzen des Königs versammelten sich auch. Sie verteidigten ihr Leben. Sie rächten sich an ihren Feinden. Sie töteten 75.000 Menschen, die sie hassten. Aber sie nahmen keine Beute. 17. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar. Am 14. Tag ruhten sie sich aus. Sie machten diesen Tag zu einem Fest und einem Tag der Freude. 18. Die Juden in Susa kämpften am 13. und 14. Tag des Monats. Darum ruhten sie am 15. Tag. Sie machten diesen Tag zu einem Fest und einem Tag der Freude. 19. Darum machen die Juden auf dem Land den 14. Adar zu einem Tag der Freude und des Festes. Es ist ein Feiertag. Sie schicken sich gegenseitig Essen als Geschenke. 20. Mardachai schrieb diese Ereignisse auf. Er sandte Briefe an alle Juden. Sie waren in allen Provinzen von König Ahasveros, nah und fern. 21. Er wollte, dass sie den 14. und 15. Tag des Monats Adar jedes Jahr feiern. Das sollte eine feste Pflicht sein. 22. An diesen Tagen fanden die Juden Ruhe vor ihren Feinden. Ihre Trauer wurde zu Freude und einem Feiertag. Sie sollten diese Tage mit Festen und Freude feiern. Sie sollten sich gegenseitig Essen schicken und den Armen Geschenke geben. 23. Die Juden machten das, was sie begonnen hatten, zu einem festen Brauch. Das war auch, was Mardachai ihnen geschrieben hatte. 24. Haman, der Sohn von Hammedata, war ein Feind aller Juden. Er plante, sie zu töten. Er warf das Pur, das ist das Los, um sie zu vernichten. 25. Aber Esther ging zum König. Der König befahl dann schriftlich, Hamans böser Plan gegen die Juden sollte auf ihn zurückfallen. Man sollte Haman und seine Söhne hängen. 26. Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem Wort Pur. Das war wegen des Inhalts des Briefes. Es war auch wegen dem, was sie selbst erlebt hatten. 27. Die Juden machten es zu einem festen Brauch. Für sich, ihre Kinder und alle, die sich ihnen anschließen. Sie sollten diese 2 Tage jedes Jahr feiern. Sie sollten die Regeln und Zeiten beachten. 28. Diese Tage sollten in Erinnerung bleiben. Man sollte sie in allen Zeiten und Orten feiern. Die Purim-Tage sollten bei den Juden nie verschwinden. Ihre Erinnerung sollte bei ihren Kindern nie aufhören. 29. Königin Esther, die Tochter von Abihail, und der Jude Mardachai schrieben. Sie nutzten ihre ganze Macht. Sie wollten diesen zweiten Purim-Brief zu einem Gesetz machen. 30. Ersandte Briefe an alle Juden. Sie waren in den 127 Provinzen des Reiches von Ahasveros. Die Briefe hatten freundliche und gute Worte. 31. Das sollte die Purim-Tage zu einem Gesetz machen, zu ihren festen Zeiten. Mardachai und Königin Esther machten sie zu einem Gesetz. Sie machten auch Regeln für das Fasten und Klagen für sich und ihre Kinder. 32. Esthers Befehl machte die Purim-Regel zu einem Gesetz. Es wurde in einem Dokument aufgeschrieben.